طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Wir waren stehen geblieben bei Kapitel 72. Den Wudu erneuern, wenn man ungekochtes Fleisch angefasst oder gewaschen hat. Und das ist Hadith Nummer 185. Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam an einem Jungen vorbeikam, der gerade ein Schaf häutete. Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu ihm: Geh kurz zur Seite, damit ich dir zeige, wie das geht. Dann steckte er seine Hand, das heißt seinen Arm, bis in den Achseln zwischen die Haut und das Fleisch hinein. Hiernach ging er weiter und betete vor, ohne den Wudu zu erneuern. Dieser Hadith, wie die Überschrift auch besagt, der Imam, rahimahullah ta'ala, will eben die Frage beantworten, denn es gab früher eine Meinungsverschiedenheit über bestimmte Sachen, ob man dafür Wudu machen muss oder kein Wudu dafür erneuern muss. Und eine bekannte Sache ist zum Beispiel, wenn man gekochtes Fleisch oder Kamelfleisch gegessen hat, und auch zum Beispiel die Frage, ob man, wenn man eine Frau berührt hat, den Wudu vollziehen muss. Und so weiter und so. Es gibt manche Dinge, über die die Gelehrten eben unterschiedlicher Ansicht sind. Und eine dieser Fragen war, wenn man ungekochtes Fleisch angefasst oder wenn man so ein Fleisch gewaschen hat, muss man dann Wudu erneuern oder nicht? Und dieser Hadith besagt eindeutig, dass dies nicht der Fall ist, denn der Prophet ﷺ hat den Wudu nicht erneuert und hat direkt vorgebetet. Den Wudu nach dem Anfassen von Verendetem nicht erneuern. Kapitel 73, Hadith 186. Das ist auch eine Frage, weil manche Leute sagen, was ist, wenn ich Najasa, also Unreines, berührt habe, wie Urin oder anderes, muss ich dann den Wudu erneuern oder nicht? Weil Meita, Verendetes, ist ja auch Najis. Grundsätzlich gesehen. Jabir radiallahu anhu sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam den Markt einmal von einer Anhöhe betrat, links und rechts von ihm. Er kam an einer verendeten Ziege vorbei, die kleine Ohren hatte. Er nahm sie an den Ohren und sagte: Wer möchte diese haben? Hiernach erwähnte er den bekannten Hadith. Und weil der Imam rahimahullah ta'ala den Hadith hier nicht zu Ende erwähnt hat, schauen wir uns die Fußnote dazu an. Niemand wollte dieses Verendete haben, auch nicht für wenig Geld. Daraufhin sagte er sallallahu alaihi wasallam: Wahrlich, das diesseits ist Allah weniger wichtig als dies hier für euch. Aus diesem Hadith entnehmen wir, dass man für das Berühren von Najasa den Wudu nicht erneuern braucht. Und wir entnehmen auch davon natürlich die Erlaubnis, einen Markt zu betreten, auch wenn das die Orte sind, die Allah subhanahu wa ta'ala am meisten verabscheut. Aber das heißt nicht, dass es deswegen verboten ist, einen solchen Ort zu betreten. Und wir entnehmen davon auch die Unwichtigkeit und die Vergänglichkeit dieser Welt. Denn kein Mensch würde Geld bezahlen für ein Tier, das von alleine gestorben ist oder nicht auf Halal-Art geschlachtet worden ist. Denn Allahu A'lam, aufgrund welcher Krankheit dieses Tier gestorben ist, und keiner würde sich das selbst und seine Gesundheit antun. Und genauso wertlos ist diese Dunya für Allah subhanahu wa ta'ala. 74. Den Wudu nach dem Verzehr von mit Feuer zubereiteten Speisen nicht erneuern. Das ist auch eine Meinungsverschiedenheit unter den Ulama, rahimahullah ta'ala. Und mit Feuer zubereiteten Speisen kann bedeuten gegrillt, kann aber auch bedeuten in einem Kessel heiß, in einem Kessel gekocht, wenn das, der Kessel mit Feuer erhitzt wird. Ibn Abbas radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam eine Schafsschulter aß und dann betete, ohne den Wudu zu erneuern. Inwiefern ist dieser Hadith ein Beweis für den Titel? Antwort, weil man in der Regel eine Schafsschulter nur gekocht zubereitet ist und das in der Regel mit Feuer geschieht, ja, weil das eben meistens der Fall ist. Al-Mughira ibn Shu'bah sagte, eines Nachts war ich zu Gast beim Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er ordnete an, dass man mir das Seitenstück eines Schafes zubereitete. Es wurde dann gegrillt. Daraufhin nahm er ein Fleischmesser und schnitt mir davon etwas ab. Dann kam Bilal radiallahu anhu und teilte ihm mit, dass es bereits Zeit zum Beten sei. Daraufhin legte er sallallahu alaihi wasallam das Fleischmesser beiseite und sagte, was ist los mit ihm? Mögen seine Hände von Sand zugeschüttet werden. Dann stand er auf und ging beten. Der Überlieferer Al-Ambari fügte hinzu, dass Al-Mughira radiallahu anhu sagte, und mein Schnurrbart war lang. Er schnitt davon ab, was über den Siwak hinausragte. Also auch aus diesem Hadith entnehmen wir dasselbe Gebot aus dem vorigen Hadith, denn der Prophet ﷺ hat offensichtlich davon gegessen. Das steht zwar jetzt hier nicht eindeutig im Text, aber man kann davon ausgehen, da das ja gegrillt worden ist. Und der Prophet ﷺ ist dann aufgestanden, offensichtlich zum Beten, denn deswegen wurde er ja gerufen. Und es wird nicht überliefert davon, dass er den Wudu erneuert hat. Also ist dieser Hadith ebenfalls ein Hinweis darauf. Also ihr seht also auch die Beweiskraft von Überlieferungen ist unterschiedlich. Das ist nicht der stärkste Beweis, den es dazu gibt, aber er ist ein Hinweis. Ja? Und die Fuqaha sammeln viele Hinweise. Und je mehr Hinweise du hast, je mehr Hinweise du zu einem Thema hast, desto wahrscheinlicher ist deine Ansicht, ja? Und desto stärker ist sie. Und deswegen deine Ansicht am Ende bildet sich aus einer Summe von verschiedenen einzelnen Beweisen. Aber die Sache wird immer sicherer. Deswegen ist es verkehrt, einen Hadith einzeln zu betrachten. Ja? Wenn einer sagt, dieser Hadith ist nicht eindeutig, könnte ja auch sein, dass er nicht gebetet hat und dass er trotzdem Wudu verrichtet hat, ist nur nicht erwähnt worden. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist da, nur die Wahrscheinlichkeit ist gering. Ja? Und im Zusammenhang mit dem Hadith vorher ist ebenfalls gering. Und gering und gering und gering wird immer geringer. Ja? Mathematisch sage ich, wenn du eine Zahl kleiner als 1 multiplizierst mit einer Zahl, die kleiner als 1 ist, also zwischen 0 und 1, die Zahl wird immer kleiner, richtig? Deswegen ist das einer von vielen Hinweisen. Darauf legte der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Messer beiseite und sagte, was ist los mit ihm? Das heißt, warum hat er es so eilig? Ja, warum hat er es so eilig? Denn die Gebetszeit oder das Gebet zu einer bestimmten Zeit zu verrichten, hängt ab von der Situation. Und wie heißt es, es gibt keine bestimmte Zeit, die verstreichen muss oder sollte zwischen der Adhan und der Iqama. Und manchmal ist es besser, etwas zu warten, damit mehr Leute kommen, wie der Prophet gemacht hat, alayhi salatu wasalam, beim Isha-Gebet. Wenn er gesehen hat, dass die Leute viel waren, dann hat er das Gebet ausgeleitet. Und wenn er gesehen hat, dass die Leute noch nicht da waren, dann hat er eben das ein bisschen noch hinausgeschoben. Mögen seine Hände von Sand zugeschüttet werden. Ja, Das ist eine Form, diesen Ausdruck Taribat Yadahu zu übersetzen. Und das ist ein Ausdruck, wie wir auch in der Fußnote sehen, ursprünglich ein Dua dafür, dass derjenige arm werden soll. Wenn seine Hände mit Erde oder mit Sand zugeschüttet werden, weil Erde und Sand, das gibt es wie Sand am Meer und ist ja nichts Wertvolles. Ja. Und der Prophet a.s. war einer seines Volkes, hat in ihrer Sprache gesprochen und deswegen hat er Ausdrücke verwendet, die auch die Araber damals verwendet haben. Und manche Ausdrücke sagt man, aber man meint nicht das, was man sagt. Ja, und das denke ich, Allahu a'lam, gibt es vielleicht in jeder Sprache, dass man Ausdrücke nicht so meint, sondern eher vielleicht seinen Ärger zum Ausdruck bringen möchte oder sein Nicht-Einverständnis, egal was man damit sagen möchte, je nach Kontext bezogen, aber man meint nicht die wortwörtliche Bedeutung dieses Ausdrückes. Und beim Propheten a.s.w. ist ja so, dass er ja Allah azzawajal darum gebeten hat, dass sollte er gegen jemanden ein Bittgebet sprechen und dies zu Unrecht gewesen sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn dafür, den Betroffenen dafür belohnt. Sodass er a.s.w. sozusagen aus dem Schneider ist. Ja. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala hat das von ihm akzeptiert, zweifellos. Und deswegen, selbst wenn wir das lesen, manche Briefe, dass der Prophet a.s.w. gegen jemanden Dua gemacht hat, dann verstehen wir das in diesem Zusammenhang. Ja, dann stand er auf und ging beten. Wie gesagt, kann ja sein, dass es kein Wudu gemacht hat, aber die Wahrscheinlichkeit, ich meine, es könnte sein, dass er Wudu gemacht hat, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht gemacht hat, ist hier größer. Al-Mughira, radiallahu ta'ala anhu, sagte, und mein Schnurrbart war lang, er schnitt davon ab, was über den Siwak herausragte. Das ist ein Hinweis darauf, dass es eben also eine Sunna ist, den Schnurrbart nicht kahl zu rasieren, sondern ihn schon zu haben. Allerdings, was über die Lippen geht, hat man abzuschneiden. Oder man weiß es, über die Lippen, das ist schon sozusagen die Grenze. Ja? Aber man kann ja auch ein Siwak ranhalten, wie ein Friseur das macht mit seiner Schere, und dann das, was darüber rausragt, abschneiden. Und das ist quasi ein Maßstab oder eine Möglichkeit, wie man das eben gleichmäßig hinbekommt, ja, was die Länge angeht, indem man einen Gegenstand benutzt, wie es der Prophet gemacht hat, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und er hat nicht akzeptiert, eben, dass der Schnurrbart zu lang war, weil das Tragen von langen Schnurrbärtern ist eine Eigenschaft der damaligen Polytheisten. Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam aß von einer Schafsschulter, dann wischte er seine Hand mit einem Tuch ab, das unter ihm lag, dann stand er auf und betete. Das Gleiche. Ibn Abbas sagte radiallahu anhu, er biss mit seinen Backenzähnen von der Schafsschulter etwas ab, dann betete er, ohne den Wudu zu erneuern. Jabir ibn Abdullah sagte, ich stellte dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Brot und Fleisch hin. Er aß davon, dann verlangte er nach Wasser für den Wudu. Hiernach betete er das Dhuhr-Salah. Dann verlangte er den Rest seines Essens und aß davon. Hiernach stand er zum Beten auf, ohne den Wudu zu erneuern. Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu sagte, am Ende erneuerte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam den Wudu nicht mehr, wenn er von Speisen aß, die mit Feuer zubereitet wurden. Abu Dawud sagte, dies ist eine gekürzte Form des vorigen Hadith. Gerade dieser letzte Hadith ist ein Hinweis darauf, dass den Sahaba, zumindest Jabir, bewusst war, diese Thematik bewusst war und dass sie, das ist das Entscheidende, Die vorigen Hadithe könnte jemand von der anderen Gruppe, von der anderen Ansicht, könnte einwenden und sagen, jawohl, der Prophet ﷺ hat seine Wudu nicht erneuert, nachdem er Fleisch gegessen hat oder gekocht ist oder ungekocht ist. Aber die Anordnung, das zu machen, kam erst hinterher. Wieso geht ihr davon aus, dass es diese Reihenfolge ist? Könnte auch genau andersrum gewesen sein. Und dieser Hadith von Jabir beweist, dass es eben die letzte Angelegenheit war, dass er eben den Wudu nicht erneuert hat. Und dass die anderen Hadithe in der vorigen Phase gewesen sind. Wallahu a'lam. Ubayd ibn Thumama al-Muradi sagte, ein Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn al-Harith ibn Jaz' kam zu uns vom Jemen nach Ägypten. Ich hörte ihn in der Moschee in Ägypten Folgendes sagen. Ich war der siebte von sieben Leuten oder der sechste von sechs Leuten, die mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam bei jemandem zu Hause waren. Dann kam Bilal und rief ihn zum Salah. Wir gingen hinaus und kamen an einem Mann vorbei, dessen Kochtopf auf dem Feuer stand. Da sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu ihm, ist dein Essen schon gar? Er sagte, ja, und mögen meine Eltern für dich geopfert werden. Dann nahm er sallallahu alaihi wasallam ein Stück Fleisch und kaute darauf herum, bis er das Salah begann, während ich ihn die ganze Zeit über beobachtete. Ja, dieser Hadith, auch wenn er da'if ist, ist inhaltlich eine Bestätigung des Vorausgegangenen. 75. Dass dies vorgeschrieben ist. Abu Huraira sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, der Wudu muss erneuert werden, wenn man eine Speise gegessen hat, die mit Feuer zubereitet wurde. Das sind jetzt praktisch die Überlieferungen, die das Gegenteil aussagen. Ne? Das heißt, eine Speise, egal was, also die Überlieferung ist offen, Fleisch oder gekochtes Wasser oder gekochte Milch oder was auch immer, egal was mit Feuer erhitzt worden ist, dafür muss man dann den Wudu erneuern. Abu Sufyan ibn Sa'id ibn al-Mughira sagte, dass er bei Habiba war. Sie gab ihm aus einem großen Gefäß Sawiq zu trinken. Habiba, eine der Mütter der Gläubigen, radiallahu anhun. Sie gab ihm aus einem großen Gefäß Sawiq zu trinken. Und natürlich in dem Zusammenhang jetzt ist es offensichtlich, wie es in der Fußnote steht, ein Getränk, das gekocht wird. Ja. Warum, weshalb sonst wäre dieser Hadith interessant, ja, in diesem Kapitel zu erwähnen. Dann verlangte er Wasser und spülte seinen Mund aus. Sie sagte dann, oh Cousin, vollziehst du nicht den Wudu? Weil es wurde ja mit Feuer zubereitet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat doch gesagt, erneuert den Wudu, wenn ihr etwas zu euch genommen habt, was mit Feuer zubereitet wurde oder was vom Feuer berührt wurde. Wir haben ja schon erwähnt, ja, dass richtigerweise, wenn wir die Hadithe in Einklang bringen wollen, ordnen wir sie so chronologisch, dass alles, was darauf hinweist, dass der Wudu erneuert werden muss, zuerst kam. Und das, was darauf hinweist, dass der Wudu nicht erneuert werden muss, hinterher erst kam. 76. Nach dem Trinken von Milch den Mund ausspülen. Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal Milch trank. Danach verlangte er nach Wasser und spülte seinen Mund aus. Hiernach sagte er, darin ist Fett enthalten. Insofern ist es eine Sunna, seinen Mund deshalb auszuspülen. Und der Prophet ﷺ hat auf die Illa hingewiesen. Und folglich gilt das nicht nur für Milch, sondern alles Fetthaltige. Die diesbezügliche Erlaubnis, 77. Anas ibn Malik sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Milch trank und danach weder den Mund ausspülte, noch den Wudu erneuerte und dann trotzdem betete. Und das ist das, was wir dann eben sagen, dass dieser Hadith auch hinweist, dass es eben eine Sunna ist, Mustahab ist und keine Sache ist, für die man getadelt wird, wenn man sie unterlässt. طيب. Dann nehmen wir noch den 78. Kapitel, inshallah, für heute. Den Wudu wegen Blut erneuern. Jabir radiallahu anhu sagte, also die Frage ist, wenn man blutet, muss man dann den Wudu erneuern oder nicht? Das ist die Frage. Die Antwort lautet im folgenden Hadith. Jabir sagte, wir zogen mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam hinaus. Er meinte den Feldzug Dhatur Riqa'a. Einer von uns tötete die Frau eines Götzendieners. Dieser schwor dann, das heißt der Ehemann, ja, dieser schwor dann, er würde nicht aufgeben, bis er das Blut eines der Freunde Muhammads sallallahu alaihi wasallam fließen sehe. Er ging daraufhin hinaus, um dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu folgen. Als sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam an einer Stelle niederließ, fragte er, wer hält für uns Ausschau? Daraufhin erklärten sich ein Mann von den Muhajirun, Ammar ibn Yasir, und ein Mann von den Ansar, Abbad ibn Bishr, bereit. Er sagte zu ihnen, stellt euch am Ende der Schlucht hin. Als sie am Ende der Schlucht waren, legte sich der Muhajir hin und der Ansari stand und betete. Dann kam der Mann, dessen Frau umgebracht wurde. Als er die Person, das heißt den Ansari, sah, war ihm klar, dass er für die Leute Wache hielt und bewarf ihn mit einem Speer, der in ihn eindrang. Da zog er, das heißt der Getroffene, ihn heraus, das heißt beim Beten. Er, der andere, bewarf ihn mit 3 Speeren. Dann vollzog er, der Ansari, den Ruku' und den Sujud. Danach wurde sein Gefährte aufmerksam. Als der Götzendiener bemerkte, dass man ihn auf ihn aufmerksam geworden war, floh er. Und als der Muhajir das Blut am Ansari sah, sagte er, Subhanallah, warum hast du mir nicht Bescheid gegeben, als er dich das erste Mal bewarf? Er sagte, ich war gerade dabei, eine Sura zu lesen, die ich nicht unterbrechen wollte. Aus diesem Hadith entnehmen wir, dass er, möge Allah subhanahu wa ta'ala, den Ansari, beide belohnen, und besonders den Ansari, der die Nacht eben im Gebet verbrachte. Und wir entnehmen daraus, dass er trotz des Blutens weiter gebetet hat. Und ist ja klar, wenn der Wudu ungültig würde durch so eine Aktion, dann müsste der Ansar das Gebet abbrechen, ne? Weil der wurde ungültig geworden ist. Und manche Gelehrte, rahimahumullah ta'ala, entnehmen aus dem Hadith ebenfalls, dass das Blut tahir ist. Denn wäre es najis, sagen sie, dann hätte er sein Gebet unterbrechen müssen und sein Blut abwischen müssen. Das Argument ist nicht sehr stark, weil es geht ja hier um eine tiefe Wunde, die da kann er die noch so oft waschen, wie er möchte. Das Blut wird trotzdem weiter fließen, bis es gerinnt oder anderweitig unterbunden wird. Das heißt, dass selbst wenn er es waschen würde und er wollte beten, ging es nicht anders, als dass er es bluten lässt. Deswegen ist dieser Hadith dafür kein wirklich starker Beweis. Und auch wichtig ist in diesem Zusammenhang immer zu berücksichtigen, damit wir auch die Beweiskraft nicht überschätzen, auch nicht unterschätzen, immer wissen, worum geht es überhaupt hier. Also es geht hier um 2 Sahabi, die etwas gemacht haben und dies benötigt eine Bestätigung. Ja? Also wenn es eine Bestätigung gibt, dass der Prophet ﷺ davon erfahren hat, und das gebilligt hat, dann ist hierin das Argument. Und nicht in der Handlung von ihnen, denn ihre Handlung von ihnen selbst braucht eine Bestätigung. Die Handlung von ihnen selbst braucht selbst eine Bestätigung. Denn es kann ja auch sein, dass wir einen Sahabi finden, der genau eine andere Ansicht gehabt hat. Was machst du dann? Entscheidend ist, dass der Prophet ﷺ ihre Vorgehensweise bestätigt. والله تبارك تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا